Deiner Liebe Sonnenblick zu fangen, liegt das Mistbild meines Herzens da. Drinnen blühen Hoffnung und Verlangen, seit ich dich zum ersten Male sah. Treiben bald zur Frucht, wenn ich dich besucht, und verwelken bist du mir nicht nah. Gleich die Nelken an dem Stab gebunden, heften die Gedanken sich an dich. Ach, der liebe Bastard mich umwunden, und ihr scharfer Dorn verwundet mich. Gleich dem Birkensaft schwindet meine Kraft, und mein armes Herz verblutet sich. Denn wie Neffen, die an Blätter saugen, zieht mein Herz von mir die Nahrung nur, und die Skabiosen deiner Augen sind das Schönste mir in der Natur. Ros und Tulpe weicht und mit dir vergleicht sich kein Blümchen in der grünen Flur. Rot wie Fuchsschwanz glühen meine Wangen, zitternd steh ich wie der Espelaub. Wenn du kömmst und meine Blicke hangen gleich den Bienen an dem Blumenstaub. Nur an dir und neu blühen lieb und treu, aber ach, die Blüten bleiben taub. Röschen, komm, verbinde meine Wunden mit dem Baumwachs deiner Zärtlichkeit. Dann hab ich die Aloe gefunden, die mir blüht in steter Herrlichkeit, dir inokuliert mit dir Kopulation.